Neulich habe ich eine Folge der Fernsehserie Vier Hochzeiten und eine Traumreise gesehen. Ein Paar wurde vorgestellt, sie küssten sich, planten das Menü für die Hochzeit. Da fragten die Reporter die Frau, was ihr Verlobter eigentlich beruflich mache. Sie wusste es nicht. Genau wie Kinder meistens nicht wissen, womit ihre Eltern eigentlich beschäftigt sind, wenn sie nicht da sind. Zur Arbeit gehen ist für viele Kinder ein mystisches Verschwinden der Eltern auf Zeit. Und was man dort tut, wo man hingeht, ist irgendwie egal. Statt "Ich gehe arbeiten" sollten wir sagen "Ich stelle mich an ein Fließband und kontrolliere Scharniere auf Produktionsfehler. Ich sitze auf einem Stuhl und sage Leuten, dass sie ihren Computer aus- und wieder anstellen sollen. Ich werfe Brötchenteigbackmischungen in riesige Schüsseln. Ich lehne Asylanträge ab. Ich putze die Toiletten von Menschen, die ihre Wohnung verlassen, sobald ich ankomme. Oder auch, ich gehe in ein Büro und sitze dort, aber in Wirklichkeit bin ich unsicher, was meine Aufgaben sind. Wahrscheinlich hat man mich einfach vergessen. All das würde uns begreifen lassen, dass Arbeit alles und nichts sein kann, dass sie in vielen Momenten kaputt und traurig macht und in manchen Momenten auch glücklich, dass wir unsere Zeit nicht einfach mit Arbeit verbringen, sondern mit einer Tätigkeit, die sich benennen lässt und deren Umstände sich kritisieren lassen. Soldaten im Zweiten Weltkrieg haben in ihrer Feldpost auch oft von Arbeit geschrieben, wenn Erschießungskommandos und Plünderungen gemeint waren.